Heute Abend begrüßt ihr Mikrofon Ramona für die antihomophobe Aktion Bonn. In dieser Sendung wollen wir uns mit Homophobie im Alltag beschäftigen. Dafür haben wir Passanten auf der Straße gefragt, ob sie denken, dass Homosexuelle in Deutschland diskriminiert werden und wie sich das zeigt. Glaubst du, dass Homosexuelle diskriminiert werden? Teilweise auf jeden Fall, ja. Wie sähe das aus? Ich schätze mal, dumme Sprüche, also in Richtung Mobbing. Definitiv. Ja, in der Schule werden die wahrscheinlich gemobbt oder sonst wie fertig gemacht und durch ihr Outing wahrscheinlich dann abstoßend in vielleicht auch in der Familie. Bestimmt noch, ja. Indem drüber gelacht wird und auch teilweise gemieden werden, weil die Leute auch Angst haben, dass sie alle AIDS haben. Nee, hier in Deutschland ist nicht. Ja, ist frei. Vielleicht, ja, ich so dachte. Ja, in Bulgarien auch. Glauben Sie, dass Homosexuelle diskriminiert werden? Das kann sein. Das stimmt auf jeden Fall, klar. Naja, es ist vielleicht nicht so öffentlich direkt, aber so im Unterbewusstsein auf jeden Fall da. Diskriminierung gibt es, aber meistens nicht verbal, also nicht so direkt. Es gibt mehr Diskriminierung im Sinne von, ja, diese unterbewussten, unterschwelligen Dinge, die man dann halt noch denkt, also eben unterbewusst. Zum Beispiel im Job, ich meine, ich würde sagen, auch Frauen werden direkt nicht mehr diskriminiert in der Jobsuche, aber unterbewusst gibt es dann halt Leute, die etwas altmodischer denken und das vielleicht noch nicht ganz können und dann bevorzugt man halt eben doch eher den Normalen, in Anführungszeichen. Das glaube ich durchaus, was ich eigentlich auch schade finde. Obwohl ich diese Menschen zwar nicht so gerne mag, ich habe trotzdem einen homosexuellen Kumpel. Das ist ein guter Mensch. Deswegen, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, dass man Homosexuelle diskriminiert. Das sind ja auch Menschen, obwohl sie halt ein bisschen anders sind. Ich mag sie nicht aus persönlichen Gründen. Aber nur, warum das jetzt zum Beispiel Leute machen wie Nazis oder so, das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist wichtig, hier zu sehen, dass viele Menschen, die wir interviewt haben, eine sehr offene Weltanschauung hatten. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Gleichzeitig haben wir auch Menschen getroffen, die uns sagten, dass sie lieber, ich zitiere, ein Tier in den Arsch ficken würden, als einen anderen Mann zu lieben. Das ist natürlich eine homophobe Aussage. Dieser Mann wollte sich allerdings nicht im Radio dazu äußern, warum er das so sieht. Aber jetzt erklärt Ihnen Jakob erstmal, was Homophobie überhaupt ist. Homophobie ist also je nach Ausprägung mit Abneigung, Vorurteilen oder sogar staatlichen Repressionen bis hin zur Todesstrafe dargeleitet. 42% der Westdeutschen und 36% der Ostdeutschen stimmten in einer jüngsten Umfrage immer noch zu, dass bei der Gegenwart von einem gleichgeschlechtlichen Paar einem schlecht werde. So bleibt es bis heute beim Schemata, dass ein Drittel der Bevölkerung eigentlich stark lesben-, schwulen- und transfeindlich eingestuft werden muss. Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena brachte dazu 2013 ebenso erschreckende Ergebnisse. 29% der Befragten gaben an, homosexuelle Beziehungen seien unnatürlich. Gesondert zu betrachten ist hier die Verbreitung der Homophobie unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Homophobie gerät hier als absichtlicher oder unabsichtlicher Lifestyle auf. Anzeichen dafür gibt es unter anderem in der Jugendsprache, die im Einklang oder Widerspruch der momentanen Gesellschaft steht. So ist das Wort schwul, Schwuchtel oder Tunte zu einem Synonym für etwas Ablehnendes oder Schlechtes geworden und spaltet sich zu der 90er-Bewegung, in der die gesellschaftlichen Rahmen und Bedingungen emanzipatorisch abgefangen wurden. Dies ist unter anderem damit zu erklären, dass die derzeitige kapitalistische Verwertungslogik nicht mehr im Ganzen und wenn dann nur an den Eckpunkten und nicht als Ganzes kritisiert wird. Die heutige Jugendkultur befreit sich somit also nicht aus ihrer Krise, sondern klammert sich an traditionelle und konservative Werte, um in der scheinbaren Fülle des Lebens nicht dem Gefühl entgegengesetzt zu sein, keinen festen Halt mehr zu haben. So haben sich auch politisch linksalternative Gruppierungen in ihrem Lauf zwiespältig ergeben. So war es im Kaiserreich der Weimarer Republik durch Sozialdemokraten, Anarchisten und KPD eingestrebt, ein wertungsfreies Leben zu erschaffen. Doch blieben eigene patriarchale, homo-, lesben- und transphobe Verhaltensmuster im Hintergrund und sie instrumentalisierten sie gegen politische Gegner. Homosexualität galt wie später bis heute im sogenannten sozialistischen Kuba als Dekadenzerscheinung im Zusammenhang des Adels und der herrschenden Klasse der Bourgeoisie. Das bis heute verwendete Wort Gula Boy für blau wurde aus diesem Zusammenhang der Machthaberei von Homosexuellen, also klassenfeindlichem Verhalten im Vorsozialismus geprägt. Also die Homosexualität als etwas Konterrevolutionäres und im Sozialismus verschwindendes Gut. Erste Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus wurde von der KPD zum Beispiel vorerst als Streitigkeit und nicht als Pogrom interpretiert. Danke, Jakob, für diese ausführliche Erklärung. Als wir die Interviews gemacht haben, haben wir die Passanten ebenfalls zu dem immer wieder aufflammenden Thema des Adoptionsrechts befragt. Auch hier haben wir interessante Antworten bekommen. Aber bitte, hören Sie doch selbst. Wie stehst du zum Adoptionsrecht für Homosexuelle? Auch kein Problem. Soweit, also es ist halt ein Problem in dem Sinne, dass die Kinder halt keine Mutter oder keinen Vater, je nachdem, haben. Aber wenn sie den Job richtig machen, glaube ich, dass es auch funktioniert. Also definitiv nichts, weil ich glaube schon, dass es sehr schwierig ist für ein Kind, gerade wo es jetzt noch schwierig ist mit der Toleranz, unter den Umständen anständig groß zu werden, ohne irgendwelche Probleme, die dann halt durch Mobbing oder sonst was entstehen. Was halten Sie vom Adoptionsrecht für homosexuelle Pärchen? Sollen sie machen. Ja. Das weiß ich. Ich finde das eigentlich für die Kinder nicht so gut. In welchen? Ja, weil die entweder, ich weiß nicht, wie die sich verhalten oder wie die Kinder, kann es nicht sagen. Ich weiß ja nicht, die haben entweder zwei Väter oder zwei Mütter, zu wem sie Mama oder Papa sagen und wie es dann so in der Gesellschaft dann ist für die Kinder. Ne? Das ist es halt, ne? Wie die damit klarkommen. Ja. Warum sollten die das nicht dürfen? Da bin ich eigentlich dagegen. Weil ich denke mal, es gehört immer noch ein Vater und eine Mutter dazu. Und das kann ich mir ehrlich gesagt so nicht vorstellen. Also klar, es könnte vielleicht fürs Kind schwierig werden, so ist es nicht. Aber ich meine, wenn die es wollen, dürfen sie machen. Ich habe nichts dagegen und sollte eigentlich niemand was dagegen haben. Wenn Schwule oder Lesben ein Kind adoptieren, dann wächst das aus meiner Sicht nicht anders auf. Es wächst dadurch, also nicht durch die Eltern, sondern es wächst dadurch anders auf, dass andere Kinder und eben auch andere Eltern anders auf das Kind gucken und das praktisch wieder diskriminieren oder einfach anders behandeln. Und dadurch kann es sich anders entwickeln. Und das ist eigentlich das Problem daran. Ich bin dafür, aber das müsste eigentlich aufhören, dieses anderes Behandeln dieser Kinder dann. Ich fände es gut, wenn sie es dürfen, weil Homosexuelle sind ja nicht gleichzeitig alle schlechte Menschen. Sieht man an meinem besten Kumpel. Natürlich sollten es jetzt nicht so Vergewaltiger sein, das ist klar. Das sollte man schon dann durchaus prüfen, wie man das auch prüfen tut bei normalen Menschen. Das ist ja normale Menschen, aber bei Heteromenschen jetzt. Ja, ich finde auch, dass halt einige Kinder halt vielleicht besser aufgehoben sind bei Eltern, die halt gleichgeschlechtlich sind, als auch als im Kinderheim. Weil die halt vielleicht dann auch eine bessere Chance haben. Ich meine, ist ja nicht so, dass halt nur weil die Eltern schwul sind oder so, dass man auch gleichzeitig schwul ist. Ich meine, man verliebt sich ja nur in die Person und nicht in das Geschlecht. Wie Sie sehen, sind die Meinungen zu diesem Thema immer noch sehr geteilt. Jakob erklärt uns nun, warum Menschen homophob sind. Das heißt, wo die Ursachen für homophobe Verhaltensweisen liegen. Homophobie als sozial- und tiefenpsychologische Perspektive. Aus der Sicht der Sozialpsychologie ist das soziale Erlernen, also die Sozialisierung von bestehenden Vorurteilen und Stereotypen, tiefgründig für die Ursache von Homophobie. Erwartungen, die einem übermittelt werden, verstärken sich laufend fort. Mensch selektiert, übernimmt den Stereotyp des sogenannten Normalbürgers. Dieser Mechanismus ist jedoch nicht gleich bei allen ausgeprägt. Tiefenpsychologisch gesehen dient anfallende Homophobie umso stärker, so mehr sich das eigene Selbstbild der eigenen Sexualität, dem inneren und äußeren Umgang, verunsichert ist. Je geringer ein vorhandenes Selbstwertgefühl, je weniger ist eine soziale Integration möglich. Die sozialen Ängste der Leute, die diskriminieren, sind aber meist direkt nicht spürbar, so dass Angst als Hauptursache oft für diejenigen, die diskriminiert werden, nachzuvollziehen ist. So sind folgende Beispiele bindend. Die Angst vor der eigenen Sexualität, Angst vor sozialer Unsicherheit und dem Hinterfragen des Machtbildes Mann, Angst der Infragestellung zentraler Normvorstellungen, somit die Tendenz auf ungewolltes Verhalten mit Verunsicherung und Aggression zu reagieren, auch häufig um ihren Freiraum zu beneiden. Die Angst vor dem Angriff auf die traditionelle Familie, was die traditionellen Rollenhierarchien in Frage stellen könnte, auch wenn diese oft sogar von homosexuellen Menschen reproduziert werden. Dass Rechte und Pflichten hinterfragt werden könnten und es daher keine festen Machtpositionen mehr geben könnte. Verbunden damit ist also die Infragestellung des gängigen Männlichkeitsideals. Darum, dass sich manche Homosexuelle oft nicht erwartungsgemäß verhalten, welche sich viele heteronormative Menschen nicht trauen. In einer Welt, die von Rivalitäten geprägt ist, sehen sich viele provoziert, dass Mensch unter Rivalen intim und emotional verbunden sein kann. Aggressionen, die eigentlich im normalen Alltag gelten, sei es im Arbeitsplatz oder in der Uni oder der Schule, werden auf vermeintlich Schwächere produziert. Diese Abwertung wird aber in diesem Fall nicht eingestanden, sondern abgelehnt. Jetzt wissen wir also, warum Menschen homophob sind. Was Homophobie jedoch auslösen kann, ist eine ganz andere Frage. Gerade nicht heterosexuelle Jugendliche sind Ausgrenzung und Mobbing gegenüber sehr anfällig. Das führt in extremen Fällen sogar zum Suizid. Nicht heterosexuelle Jugendliche haben in Deutschland die höchste Suizidrate. Du bist zu hübsch, um lesbisch zu sein. Wer ist denn die Frau in eurer Beziehung? Warum sind alle gut aussehenden Typen entweder schwul oder vergeben? Wie haben zwei Frauen eigentlich Sex? Ach, das ist doch nur eine Phase. Für Lesben muss das Leben so viel einfacher sein. Woher willst du wissen, dass du schwul bist, wenn du noch nie was mit einer Frau hattest? Also das Hemd, finde ich, steht dir voll gut. No homo. Warum redet ihr Schwulen eigentlich immer so komisch? Und wenn du auf Frauen stehst, warum ziehst du dich dann eigentlich an wie ein Mann? Diese Sprüche bekommen Nicht-Heterosexuelle fast täglich zu hören. Warum diese verletzend oder auch einfach nur falsch sind, erklärt uns jetzt Jakob, den wir zum Studiogespräch eingeladen haben. Hallo Jakob. Hörst du solche Sprüche wirklich so oft? Ja, sogar ziemlich oft sogar. Also vor allem, im Moment bin ich noch Schüler und mache jetzt mein Abitur fertig. Und das kommt eigentlich von überall her. Also vor allem natürlich auch so in der Schule, wo halt noch irgendwie relativ viele Jugendliche sind. Aber halt auch irgendwie sonst im normalen Alltag, wenn ich irgendwie mit neuen Leuten unterwegs bin und die mich halt noch nicht kennen. Und ich mich dann halt dann irgendwann sozusagen oute als nicht heterosexueller Mensch, bekommt man sowas sehr schnell zu hören. Und stört dich das, wenn solche Sprüche kommen? Mich stört das halt schon ziemlich sehr, weil das steckt halt die Leute in Schubladen und das baut halt irgendwie so direkt Mauern. Also wenn dir halt jemand irgendwie sowas sagt, dann kann man eigentlich direkt wissen, dass er halt irgendwie jetzt nicht mehr irgendwie auf deine ganze Persönlichkeit guckt, sondern dich halt irgendwie nur noch auf deine Sexualität reduziert oder halt auf irgendwelche Klischees, die er oder sie im Kopf hat. Okay, und warum denkst du, dass Leute so etwas fragen oder solche Bemerkungen machen? Also ich denke, dass so welche Sprüche vor allem daher kommen, dass die Leute irgendwie sehr unversichert sind, wahrscheinlich irgendwie sich selbst mit ihrer sexuellen Identität und irgendwie wo sie überhaupt stehen, was sie sind, was sie attraktiv finden, was sie nicht so attraktiv finden, meistens gar nicht noch so richtig gar nicht erkunden konnten und das halt sozusagen für sie dann irgendwie Neuland ist, dass sie in so einer Situation noch nie geraten sind. Und sich halt noch nie selbst in so einer Position gesehen haben und auch sozusagen mit der Situation halt auch überfordert sind. Weil wenn man halt darüber halt nicht offen spricht im Familienkreis oder Freundeskreis, wenn es halt eher immer so ein Thema ist, so ja, da gibt's irgendwo Schwule oder Lesben oder Transsexuelle oder Intersexuelle, Asexuelle, das ist halt so ein Thema, das ist ganz hinten im Kopf. Und die meisten Leute, die halt, ne, man ist halt irgendwie, man beschäftigt sich halt immer meistens mit den Sachen, mit denen man halt selbst betroffen ist. Und weil halt nicht einfach jeder Mensch irgendwie, ich sag mal, nicht heteronormativ ist, beschäftigen sich halt auch nicht so viele Leute mit dem Thema. Aber das findet man natürlich auch überall anders. Also das sieht man auch bei Rassismus oder sowas. Also denkst du, dass es von Unsicherheit kommt und Unwissenheit? Nicht immer. Ich würde das nicht versuchen zu pauschalisieren. Es gibt ganz verschiedene Arten von Homophobien, sag ich einmal. Und zum Beispiel auch Bildung schützt nicht vor Homophobie. Homophobie entsteht eigentlich vor allem dadurch, dass die Gesellschaft an sich an ein ziemlich klares Bild festgehalten ist. Das typische Bild des Mannes und der Frau, das typische Bild einer Beziehung, das halt sozusagen der eine Partner irgendwie stark ist und die Partnerin halt irgendwie als Frau eher irgendwie still sein sollte und so weiter und so fort. Wenn man dann halt auf einmal zwei homosexuelle Frauen sieht oder Männer oder andersgeschlechtliche Menschen, ist es halt so, dass man halt einfach überfordert. Und vor allem durch die Medien, das Radio, Film, Fernsehen allgemein, sind wir ein sehr klares Bild der Gesellschaft irgendwie gewohnt. Eine sehr klare Unterteilung der Gesellschaft. Und sobald dann halt irgendjemand, egal ob er jetzt irgendwie homosexuell ist, irgendwie oder irgendwie, ich sag mal, ein bisschen mehr wiegt als so irgendwie das ein allgemeiner Mensch oder halt einfach aus dem Rahmen rausfällt, wie es die Gesellschaft gewohnt ist, ist es sehr schnell so, dass die Leute sehr argwöhnisch reagieren. Okay, also du hast jetzt die Sprüche zum Beispiel als homophob bezeichnet. Ja. Aber manche von denen sind ja auch irgendwie auf den ersten Blick positiv gemeint. Also zum Beispiel, alle gut aussehenden Typen sind entweder schwul oder vergeben. Klingt ja eigentlich eher wie ein Kompliment. Ja, auf den ersten Blick tut es das natürlich auch. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute, die halt diese Begriffe benutzen, sich der Situation gar nicht bewusst sind, was sie da überhaupt sagen. Das kann man anhand verschiedener Beispiele erläutern. Das erste wäre natürlich, dass man halt sozusagen heterosexuellen, heteronormativen, sag ich mal, Menschen sozusagen abspricht, toll zu sein und schön zu sein und sozusagen dann homosexuelle, Transgender, asexuelle, intersexuelle Menschen auf eine höhere Ebene stellt. Und das ist dann halt meistens noch nicht mehr ernst gemeint. Oder dieser Spruch, der jetzt auch zum Beispiel in der Jugendkultur sehr irgendwie angekommen ist, von wegen, dass man einem Jungen ein Kompliment machen möchte, aber halt nicht in diese Ecke geschoben werden will, Homosexualität, weil Homosexualität ist ja immer noch halt irgendwie mit was begriffen, was halt irgendwie schlecht ist, sagt man dann halt no homo. Also zum Beispiel irgendwie, hey, du siehst voll gut aus, no homo, um halt sich dazu abzusichern, halt nicht in die Rolle zu kommen, anders zu sein als die anderen und halt nicht in die Rolle zu kommen, dass man aus der Schublade fällt. Und das sehe ich halt sehr kritisch. Da fehlt es aber natürlich vor allem an Bildung und auch an Wissen. Weil wenn man halt in einer Sozialisierung aufwächst, in der es halt, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht zum Alltag gehört, mit homosexuellen Menschen, Transgender-Leuten, intersexuellen, asexuellen Leuten umzugehen und mit ihnen zu reden, dann ist man halt in bestimmten Strukturen fest. Und da würde es halt vor allem viel bringen, wenn man halt viel mehr Arbeit auf Schulen richten würde, auf öffentliche Einrichtungen, dass die Leute sozusagen das Bild von einer Person, die nicht heterosexuell ist, häufiger sehen und dass es halt auch sowas dann halt auch zur Normalität wird. Weil Sachen werden ganz oft nicht einfach so zur Normalität, sondern sie werden halt zur Unnormalität eigentlich gemacht. Es ist halt nicht so, dass jemand in den Raum kommt und man sagt dann direkt, oh, ja, die ist jetzt doof oder der ist doof oder weiß ich nicht was, sondern es sind halt immer bestimmte Schemen, die wir verfolgen. Und diese Schemen sind halt irgendwie produziert worden. Und wenn wir halt von Anfang an darauf setzen würden, Menschen im Allgemeinen in halt freieren Zusammenhängen aufwachsen zu lassen, gäbe es diese Mauern nicht. Und da wäre dann halt auch das Anderssein nicht schlimm. Dann vielen Dank für das Studiogespräch, Jakob. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Programm. Anna geht Klamotten kaufen. Im H&M für Männer. Anfangs noch komisch beäugt, kommen die Kommentare erst, sobald dann feststeht, dass sie für sich und nicht für ihren Freund oder Bruder einkauft. Das sind Männerklamotten. Bist du lesbisch oder was? Eine einfache Antwort wäre, dein Mackertum kannst du dir sparen. Außerdem steht mir das Zeugs eh viel besser als dir. Leo, heute in super schickem Kleid und langen, braunen Locken, schlendert durch die Stadt. Blicke ist Leo gewöhnt, doch heute hat er angespannte Nerven. Mit verächtlichem Blick kommt der Macho auf ihn zu und spuckt vor ihm aus. Beste Antwort? Bitch talk to the hand! Lisa ist in einer Disco am Tanzen. Ihr weibliches Techtel hat sie mitgenommen und beide tanzen eng umschlungen auf den Beat. Von hinten hört sie das Tuscheln. Boah, die Lisa ist voll die Schlampe. Letzte Woche habe ich sie noch mit Lukas gesehen und so, ne? Und heute mit Lena, so. Bald hat sie die ganze Stadt durchgevögelt, ey, vor die Matratze. Diese Aussage ist sowohl frauenfeindlich als auch bi-abwertend. Das kann Lisa natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Hey, dich geht es nichts an, was ich mache. Ich mache halt, worauf ich Bock habe. Schlafen tue ich aber noch lange nicht mit jedem. Zum Beispiel mit dir würde ich es nie tun. Aber es gibt auch noch andere, institutionelle Reformen der Homophobie in Deutschland. So hat es uns zum Beispiel überrascht, dass schwule Männer hier kein Blut spenden dürfen. Dazu haben wir eine Straßenumfrage durchgeführt. Und das Ergebnis hören Sie jetzt. Wusstest du, dass Schwule kein Blut spenden dürfen? Nee. Was hältst du davon? Bescheuert, die haben doch kein anderes Blut. Habe ich noch was von gehört, ja. Ist wahrscheinlich richtig so, weil die Ansteckungsgefahr bei AIDS deutlich größer ist. Die haben doch auch normales Blut. Spricht eigentlich nichts dagegen, oder? Ich finde schon, dass die Blut spenden dürfen, ne? Wenn man eben halt, ich weiß ja nicht, ob die auch heimliche Tests machen oder so, ne? Also mein Mann spendet auch immer Blut, der ist jetzt zwar nicht schwul, aber trotzdem, ich weiß ja nicht, ob die halt Tests vorher machen oder hinterher machen, das kann ich nicht sagen. Ne? Habe ich schon mal gelesen, weil ich auch Blut spende und habe ich schon gefragt, warum, aber... Das ist total am Müll, voll dumm, weil das sind auch nur Menschen. Habe ich mal gehört, ja. Das müssen die Ärzte besser beurteilen können als ich. Ja, ich finde es eigentlich total Humbug, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, es ist genau das gleiche Blut wie zum Beispiel von ihm oder von ihm oder von mir. So ist es nicht. Also ich finde das. Wusstest du das nicht? Schwules Blut ist schlecht. Okay, wusstest du, dass Schwule kein Blut spenden dürfen? Das wusste ich nicht. Das finde ich nicht gut, dass sie das nicht dürfen, weil die Menschen haben Blut. Ja. Und mein Opa ist gestorben, weil sie kein Blut gefunden haben. Und hätten sie jetzt einem Homosexuellen ein Blut abgenommen, da hätte er das vielleicht geschafft. Kann ich sagen, dass ich das absoluten Schwachsinn finde, dass sie das nicht dürfen, weil das sind Menschen, die haben Rechte. Sobald die, solange die die Tests vorher machen, die alle anderen auch machen, auf die Krankheiten, die es so gibt, ist das von mir aus voll okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich meine, die haben auch das gleiche Blut wie wir, sind ja auch nicht anders. Die Zahl aller Homo- und Bisexuellen sowie aller Transgender-Menschen wird oft auf zwischen 5% und 10% geschätzt. Eine genaue Angabe bzw. eine aussagekräftige Statistik gibt es nicht und kann es so momentan auch nicht geben, da wir leider in einer Gesellschaft leben, in der Heterosexualität der Norm angehört und alles, was dem nicht entspricht, als das Andersartige gilt. Sich einzugestehen, dass man dieser Norm nie entsprechen kann, ist oft schwierig und unangenehm. Es muss daher eine ungeheure Dunkelziffer von Leuten geben, die sich nicht outen oder es sich nicht eingestehen wollen und deshalb niemals erfasst werden können. Doch egal, wie klein dir die Anzahl aller nicht-heterosexuellen Menschen erscheinen mag, gehe niemals davon aus, du wüsstest, dass dein Gegenüber heterosexuell ist, wenn dieses sich nicht ebenfalls explizit dazu geoutet hat. Indem du die Möglichkeit offen lässt, beispielsweise indem du statt zu fragen, ob deine beste Freundin einen Freund hat, fragst, ob sie einen Freund oder eine Freundin hat, wird es den Menschen dir gegenüber einfacher gemacht, zu ihrer Liebe zum gleichen Geschlecht zu stehen. Und du kannst davon ausgehen, dass jeder 10. Mensch auf dieser Welt so empfindet. Also eine ganze Menge. Das war es dann heute auch schon mit unserem Programm. Was wir als Antihomophobe Aktion euch zum Schluss noch mitgeben wollen, ist: Steht zu euch selbst. Es ist nicht immer einfach und du musst für dich selbst entscheiden, wie weit du damit gehen willst. In einer besseren Gesellschaft müsste niemand sich outen. Und es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn du es nicht tust. Doch das erste Outing und all die tausenden Outings, die du in deinem Leben noch vor dir hast, es ist eines der befreiendsten Gefühle der Welt, wenn du dich nicht mehr verstecken musst. Wenn du keine Angst mehr davor haben musst, dass es irgendwer rauskriegen könnte. Weil ja alle schon wissen, wie es dir geht. Und es wird immer irgendwen geben, an den oder die du dich wenden kannst, wenn du das Gefühl hast, ganz alleine zu sein und dass du mit der Diskriminierung nicht fertig wirst. Zum Beispiel gibt es da uns. Du kannst uns auf www.ahabonblogspot.de kontaktieren. Es gibt allerdings auch noch andere, auch anonyme Beratungen, an die du dich wenden kannst.